لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, ich hoffe, dass die guten Schwestern im Internet, barakallahu fikum, gut hören können, damit wir mit dem Unterricht anfangen. Tut mir leid für die Verspätung, aber das ist fast normal geworden. Wir machen weiter, inshallah, mit Riyad al-Salihin. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Babu Fadli man mata lahu Auladun Sigar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Al-Hadith al-Tasi' wal-Khamsin ba'd al-Tasi'miha. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث أو الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلت القسم وتحلت القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. بارك الله فيكم. إذن الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بأولاد ثلاثة وماتوا قبل أن يبلغوا, يعني قبل أن يصلوا سن البلوغ, يعني صغار, واحتسب الأجر وصبر, ليس أنه أنكر وما صبر, إنما احتسب الأجر وصبر. فهؤلاء يكونوا سببا في أن الله سبحانه وتعالى يرحم ذلك الأب أو تلك الأم ويدخلهما الجنة رحمة بالأولاد, رحمة بالأولاد. وأما في قوله إلا تحلة القسم لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا, أي أنه سيعبر فوق الصراط. الورود هنا ليس واردها, ليس داخلها, وإنما سيأتي عليها, سيأتي على النار. ففوق النار في صراط مضروب والناس تمر عليه, والذي يكون من أهل النار يسقط في النار, والذي يكون من أهل الجنة يتابع إلى الطرف الآخر. مثل الجسر, الناس تمر على الجسر وفي كلاليب خطاطيف تخطف الناس والناس تقع في جهنم. والذي ينجيه الله سبحانه وتعالى قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا, المتقي الذي يعني يفعل الحلال ويبتعد عن الحرام, فالله سبحانه وتعالى ينجي. وأما في الحديث الثالث ففيه بارك الله فيكم أولا أن النساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن يوما يتعلمن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعنا عند فلانة فاجتمعنا, فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهن وعلمهن الله سبحانه وتعالى. ومن بين الكلام قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار حاجزا عن النار. فقالت امرأة اثنين، قال اثنين. ولو سئل الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو واحدة لقال نعم، ولكن الله أعلم. فلذلك بارك الله فيكم، الإنسان إذا يعني رزقه الله سبحانه وتعالى بأطفال ومات منهم فلا يحزن، وإنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر فيه خير كبير لهذا الإنسان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قلت لهم ذات في هندسي كابيت لهم في هندسي حديثنا من هندت نون الفيمسيك نون هندت الزرسي نون هندت عام هندسي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يلون الله في دين دسم كلانيكين دش تاردن زا أنس رضو الله عليه بريختة دي قزانت الله صلى الله عليه وسلم هات قزاكت بن عين مسلم تغاي انشلدك من دي يرغش تربن لست الله ين انس باراديس كومن دانك سانة بامهرزيكايت ينن جيجنوبا. أبو هريرة رضو الله عليه بريختة دي قزانت الله صلى الله عليه وسلم زاكت wenn einem muslimischen Elternteil drei Kinder sterben, wird er vom Höllenfeuer unberührt bleiben, bis auf das, was Allah geschworen hatte. Der Verfasser erinnert an diesen Erlass, die Surah 19, Maryam, die 71, und erklärte, die Gläubigen werden den kritischen Pass über die Hölle, Bürgerlaus vor ihr retten, überqueren müssen, ohne in ihr hineinzufallen. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu berichtete, eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandte Allahs, die Männer haben das Glück, deine Tradition weiter zu überliefern. Bestimme für uns einen Tag, dass wir zu dir kommen, um etwas von dem Wissen, was Allah dich gelehrt hat, zu lernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, versammelt euch an einem und an jenem und jenem Tag. Als sie versammelt waren, kam er sallallahu alaihi wasallam zu ihnen und lehrte sie von seinem Wissen. Dann sagte er, wenn eine von euch drei Kinder geopfert hat, werden sie für sie zum Schutz vor dem Höllenfeuer. Daraufhin sagte eine Frau und zwei, er sagte und zwei, die Hadithe, die ich erwähnt habe, die sind alle bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das geht darum, Sterben der Kinder. Natürlich, wenn die Kinder sterben, wenn zum Beispiel eine Familie Kinder hat und die Kinder sterben, dann ist das traurig. Natürlich, die Leute werden traurig, weil die Leute diese Kinder erzogen haben und die haben für diese Kinder so viel geleistet, aufgeopfert. Aber barakallahu fikum, wenn ein Kind stirbt und die Eltern oder ein Elternteil, wenn das andere gestorben ist, wenn die Eltern Geduld zeigen und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und mit dem Lohn rechnen, was sie von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, dann gibt es hier große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben doch das Hadith gehabt, wenn ein Kind stirbt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Enkel, und der natürlich, wenn ein Kind stirbt und der Vater sagt Alhamdulillah, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, baut für meinen Diener ein Haus im Paradies. Das ist das Haus von Alhamd, weil dieser Diener auf mich vertraut hat und weil er mich lobpriesen hat. So barakallahu fikum, auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind von seinem Diener sterben lässt und der Diener sagt Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lohnt das Paradies. Und hier, das geht darum, eine Familie oder die Eltern haben Kinder und diese Kinder sterben, bevor sie Pubertätzeit erreicht haben, bevor sie geschlechtsreif geworden sind. Das sind noch kleine Kinder. dank dieser Kinder, weil Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist mit ihnen, wird Allah subhanahu wa ta'ala den Elternteil zum Paradies bringen. Das ist der Sinn dieser Überlieferung. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Die zweite Überlieferung, Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan, das ist das gleiche, außer diesen Satz, illa tahillat al-qasam. Tahillat al-qasam, das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat geschworen, dass alle Leute dieses Sirat, diese Brücke überqueren werden. Und das ist so, das ist wie ein Seil. Und die Leute werden auf diesem Seil laufen. Und da gibt es Haken über diesem Seil. Und die kommen von rechts und links. Und wenn ein Haken auf eine Person kommt, dann wird die Person in die Hölle fallen. Also dieser Sirat ist auf die beiden Enden von der Hölle gestreckt. Und unter dem Sirat ist die Hölle. Und deshalb sagte der Prophet, wenn jemand drei Kinder hat und die sterben, wird diese Person niemals in die Hölle kommen, außer Tahillat al-Qasam, außer sozusagen Erfüllung von dem Schwören Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdir. Fast jeder wird zu As-Sirat, an As-Sirat kommen, über As-Sirat sozusagen über die Hölle queren müssen. ثم ننجي الذين اتقوا. Allah subhanahu wa ta'ala rettet die Leute, die Allah gefürchtet, الظالمين فيها جثية, diejenigen, die schlecht gemacht haben, die Unheil gestiftet haben, diejenigen, die daran waren, die ungerecht waren, die werden in die Hölle verweilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann die dritte Überlieferung, barakallahu fikum, das von dem Sa'id al-Khudri, radwanullahi alayhi, und zwar, die Frauen, die haben sich beschwert, o Gesandter Allahs, du machst alles für die Männer können von dir lernen, und die sitzen mit dir, und die bleiben bei dir, und wir Frauen, wir lernen nicht von dir. Deshalb, wie du das mit den Männern machst, o Gesandter Allahs, mach auch für uns einen Tag, bestimme für uns einen Tag, an dem wir von dir lernen. Der Prophet sagte, sammelt euch bei Frau so und so und ich komme zu euch. Dann kam der Prophet, der hat sie unterrichtet und unter anderem hat er ihnen erzählt, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wenn eine Frau drei Kinder hat und die sterben, die noch nicht Pubertätzeit erreicht haben und sie sterben, dann wird diese Frau ins Paradies kommen. Da hat eine Frau gesagt, wenn zwei. Der Prophet sagte, auch wenn zwei. Das heißt, barakallahu fikum, das Sterben ist nicht, sage ich jetzt, etwas Schlechtes für den Muslim. Das Sterben könnte Gutes sein. Und man muss auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und das ist natürlich auch, barakallahu fikum, sehr schwer, wenn jemand sein Kind verliert. Aber trotzdem, barakallahu fikum, das ist hier mit der großen Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Babu al-Bukai wa al-Khawfi inda al-Mururi bi-Qubur al-Zalimin wa Masari'ihim wa Izhari al-Iftikhari ila wa Izhari al-Iftikhari ila Allah ta'ala wa al-Tahdhiri min al-Ghaflati an dhalik. An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li ashabihi, يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ولا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السيرة حتى أجاز الوادي. يجب على الإنسان أن يخاف ما أصاب الآخرين الذين كانوا من قبلنا مثل أصحاب الحجر ديار ثمود, وثمود هم قوم صالح, فأخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين, وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم نعمة عظيمة، وهي أن ينحتون في الجبال بيوتا ويبنون القصور، وكانوا أمة قوية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وهو في طريقه إلى تبوك إلى الشام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين. يعني لما تذهب إلى ذلك المكان فكر كيف أن الله سبحانه وتعالى عذبهم وأفناهم سبحانه وتعالى. يجب عليك أن تفكر في نفسك أنه ما يحدث هذا الذي يحدث الذي حدث لهم. فإذا ذهب إنسان من هناك ورأى ذلك واعتبر وبكى وأسرع في المشي فلا بأس، أما أن يذهب إلى هناك حتى يعني يستاح فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما تباكيت ما تدخل عليهم، لأنه تخشى أن يصيبك ما أصابهم. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم قنع ورأسه يعني خفضه وأسرع السير حتى تجاوز الوادي، حتى تجاوز الوادي. ونحن نعلم بارك الله فيكم أن المسلم إذا مر على قبور الكفار فيبشرهم بالنار، يقول أبشروا بالنار. إيش؟ لأن هؤلاء يعذبون بقبور في قبورهم، وهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يعني فعلوا أمرا عظيما، فنسأل الله أن يغفر لنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فاينن und furcht beim Vorübergehen an den Gräbern der Tyrannen und Gedenken Allahs und Ermahnung bei dessen Unterlassung. Zwar Barakallahu fikum, Ibn Umar radhiyallahu anhu berichtete, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten nach Al-Hijr, Wohnstätte des Volks Thamud, kamen, sagte sallallahu alaihi wasallam zu ihnen: Tretet nicht vor jene Bestraften, es sei denn, er vergießt Tränen. Wenn dies euch nicht bewusst ist, dann betretet nicht ihre Wohnstätte. Sonst treffe euch, was jene dort getroffen hat. Das war Bukhari Muslim. Laut anderer Überlieferung hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt: Betretet nicht die Wohnungen derer, die sich selber Unrecht angetan haben, auf das euch nicht trifft, was sie traf, es sei denn, er vergießt demütig Tränen. Danach verschleierte der Gesandte Allah sein Gesicht und er gab seinem Reittier des Sporen, bis er das Tal mit ihnen passiert hatte. Barakallahu fikum, sagakumullah khairan. Es geht darum, wenn ein Volk bestraft wurde, wie hier das Volk von Thamud, kennt die Geschichte von Thamud, Barakallahu fikum. Thamud, die waren sozusagen in einem Gebiet heute in südlich von dem großen Syrien, nördlich von Saudi-Arabien heutzutage. Das vielleicht Jordanien, dieses Gebiet. Dort waren die Leute von Thamud in Al-Hijr. Ihr Platz ist Hijr. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen große Gabe gegeben. Sie könnten Häuser bauen in den Bergen. Und sie waren sehr gut im Bauen. Sie waren eine starke Nation geworden. Das Volk von Saleh. Der Prophet ist Saleh. Und Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, dass sie Allah allein einzig anbeten. Aber sie wollten das nicht tun. Sie haben gegen den Willen Allah subhanahu wa ta'ala gewirkt. Sie haben Allah nicht angebetet. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Schrei und Zittern geschickt und sie waren vernichtet, als ob sie nicht da wären. Und deshalb, Barakallahu fikum, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Tabuk marschierte, als er kam an Hijr, das wird der Platz von diesem Volk, der Prophet sagte, wenn ihr in diesem Gebiet reinkommt, dann sollt ihr weinen. Weil wenn man denkt, was sie von Strafe bekommen haben und wie das war und dass sie den Befehl Allahs nicht akzeptiert haben, deshalb wurden sie bestraft, dann sollte man traurig werden. Und das war hier genau, was der Prophet gesagt hat. Weint, wenn ihr dort seid. Nicht, dass euch passiert, was ihnen passiert hätte. Dass Allah euch bestraft. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es gibt Regeln, wenn man an die Gräber von Kuffar vorbeikommt. Das haben wir gelernt. Wenn du an Gräber von Kuffar kommst, dann sollst du schneller machen, weinen und du sagst ihnen, ich verkünde euch die Botschaft Allahs, dass ihr in die Hölle kommt. Wenn man aber an ein Gebiet kommt, an dem ein Volk bestraft wurde, dann sollte man sich nicht aufhalten dort, sondern sollte man schnell gehen. Ist, dass ihm das passiert, was ihnen passierte. Und hier, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, sollte man das begreifen, was hier gemeint wird, was der Prophet sallallahu meinte. Warum sollte man dort sich nicht aufhalten? Weil dort ein Platz ist, an dem Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk bestraft hat. Und deshalb sollte man weitermachen. Aber es gibt Leute heutzutage, die gehen dort, um Touristen sind die Leute. Und die gucken sich das an und die freuen sich und die lassen sich aufnehmen, fotografieren. Und die denken, die sind froh. Die wissen nicht, dass sie an einem Ort sind, an dem ein Volk bestraft wurde. Deshalb, man sollte das nicht machen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Das heißt, an Gräber von Kuffar schnell weinen und ihnen verkünden, dass sie in die Hölle kommen. Ein Gebiet, in dem ein Volk bestraft wurde, man sollte sich nicht aufhalten, man sollte dort nicht bleiben, man sollte weinen und schnell weggehen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf nach unten getan hat, der hat seinen Kopf umgehüllt, sallallahu alaihi wasallam, und der ist schnell gegangen, weggegangen, weil er sagte, an diesem Platz gab es ein Volk, dieses Volk wurde bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala, weil dieses Volk die Wahrheit nicht akzeptiert haben und sie haben gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam alles gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Barakallahu fikum, somit sind wir auch mit diesem Buch zu Ende. Das nächste Mal fangen wir mit dem neuen Buch Bidnihi Ta'ala, und zwar Barakallahu Fikum Adabu As-Safar. Das heißt, wir werden über Regeln der Reise, Regeln benehmen auf Reise sprechen und was zu dieser Reise gehört. Bidnihi Ta'ala. Barakallahu Fikum Jazakumullahu Khairan. Subhanakallahu Hamdik Ashadu an la ilaha illa Ant Astaghfiruka wa Atubu Ilaik. Habt ihr Fragen, bitte schön? Ja. Chef, bei der Sache mit dem Kind. Ist ein Kind, auch wenn es schon zählt als Kind, ist es auch schon, wenn man frisch erfahren hat, dass man schwanger ist? Nein. Also jetzt im dritten, vierten? Nein. Aber nach viertem Monat? Ja. Also quasi, wenn man ab vierten Monat das Kind verlieren sollte? Dann ist dieses Kind, das kommt, dieses Sakt. Diese Fehlgeburt, diese Sacht kommt am letzten Tag und es steht an die Tore, wenn das Kind ins Paradies kommt, sowieso, und die Eltern zum Beispiel nicht, dann kommt, steht an die Tore und der wird weinen, das Kind wird weinen, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Eltern bringt ins Paradies. Wenn sie Muslime sind, natürlich. Ja. Weil das die Regel ist. Na. Abishiru bin Nar. Ihr werdet in die Hölle kommen. Herr, heute haben wir nicht so lange gemacht. Ein Bruder ist traurig, aber man kann nicht alles bekommen im Leben. Wer ist traurig? Derjenige, der Knoblauch gegessen hat. Subhanak Allah, Muhammadak, Ashadu, Al-Sakhar. Wir treffen uns morgen, inshallah. Übrigens, für das Wochenende, diesmal haben wir die Termine jetzt, das wird wir brauchen, diesmal nicht so lange zu warten. Und zwar, barakallahu fikum, am Samstag, inshallah, nach Asr, sind wir in Groß-Gerau, das ist in der Nähe von Rüsselsheim, nach Asr. Dann nach Maghrib, bi'idhni ta'ala, in Zuffenhausen, dann barakallahu fikum, inshallah, am Sonntag vor Zuhr in Göppingen, nach Zuhr in Ulm und nach Asr bi'idhni ta'ala in München. Das ist unser vorläufiger Plan für das Wochenende. Es könnte barakallahu fikum, was ist?